Wenn er dagegen angehalten wird, dass er den Spaten so und so anfasst und nicht einen Zentimeter tiefer, und wenn eine Schnur gezogen ist, wo er einstechen muss, dass der Graben schnurgerade ist, und wenn beim Wiederzuschütten darauf gesehen wird, dass der Hof wieder so flach ist, als ob überhaupt kein Graben ausgehoben worden wäre, dann wird diese sinnlose Arbeit möglich. Alles geht wie am Schnürchen, wie der bezeichnende Ausdruck heißt. Andererseits, Menschlichkeit ist in unseren Zeitläuften nur zu erhalten durch Bestechung, also durch eine Art Unordnung. Sie werden Menschlichkeit finden, wenn Sie einen Beamten finden, der etwas annimmt. Mit etwas Bestechung können Sie gelegentlich sogar Gerechtigkeit erlangen. Damit ich in Österreich auf dem Passamt drangekommen bin, habe ich ein Trinkgeld gegeben. Ich habe einem Beamten am Gesicht angesehen, dass er gütig ist und was annehmen wird. Die faschistischen Regime schreiten ein gegen die Bestechlichkeit, gerade weil sie eben inhuman sind. Dreck ist überhaupt nur Materie am falschen Ort, hat einmal einer behauptet. In einem Blumentopf, da können Sie Dreck eigentlich nicht Dreck nennen. Hm? Ich bin für Unterscheidung. Daheim habe ich mal einen Film mit Charlie Chaplin gesehen. Er hatte seine Kleider in einen Handkoffer gepackt, das heißt hineingeschmissen und den Deckel zugeklappt. Dann war es ihm zu unordentlich, weil zu viel herausgeschaut hat. Und er hat eine Schere genommen und hat die Ärmel und Hosenbeine, kurz alles, was herausgehängt ist, abgeschnitten. Das hat mich in Erstaunen gesetzt. Ich sehe, Sie setzen die Ordnungsliebe nicht hoch an. Ich erkenne bloß die ungeheuren Vorteile der Schlamperei. Die Schlamperei hat schon Tausenden von Menschen das Leben gerettet. Im Krieg hat oft die kleinste Abweichung von einem Befehl genügt, dass der Mann mit dem Leben davon gekommen ist. Das ist wahr. Mein Onkel war in die Argonnen. Sie sind in einem Graben gelegen und haben durchs Telefon den Befehl erhalten, sie sollen zurückgehen und sofort. Aber sie haben nicht aufs Wort gehorcht und haben erst noch die Kartoffel aufgefressen, die es gebraten haben. Und so sind sie in Gefangenschaft geraten und waren gerettet. Was ich meine ist, dass die Menschen für eine Tugend wie die Ordnungsliebe nicht reif sind. Ihr Verstand ist nicht genügend ausgebildet für diese Tugend. Ihre Unternehmungen sind idiotisch. Und nur eine schlampige und unordentliche Ausführung ihrer Pläne kann sie vor größerem Schaden bewahren. Nehmen Sie einen Flieger. Er ist müde und liest die Messinstrumente ungenau ab. Seine Bombenlast fällt neben ein großes Wohnhaus statt drauf. Ein halbes Hundert Menschen ist gerettet. Ich habe einen Laboratoriumsdiener gehabt, Herrn Zeisig, der alles in Ordnung gehalten hat. Wenn man sich ein paar Apparate zu einem Versuch zurechtgestellt hatte und ans Telefon gerufen wurde, hat er schnell aufgeräumt, bis man zurückgekommen ist. Und jeden Morgen waren die Tische blitzblank. Er hat sich Mühe gegeben und so hat man nichts sagen können. Natürlich hat man ab und zu doch was gesagt, aber dadurch hat man sich ins Unrecht gesetzt. Wenn was verschwunden, das heißt aufgeräumt war, hat er einen mit seinen durchsichtigen Augen, in denen kein Stäubchen Intelligenz war, angeblickt. Und er hat einem leid getan. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass der Herr Zeisig ein Privatleben haben könnte, aber er hat eins gehabt. Wie der Hitler an die Macht gekommen ist, hat sich herausgestellt, dass der Herr Zeisig die ganze Zeit ein alter Kämpfer gewesen war. Am Morgen, wo Hitler Reichskanzler wurde, sagte er, meinen Mantel sorgsam an den Nagel hängend, Herr Doktor, jetzt wird in Deutschland Ordnung geschafft. Ja, der Herr Zeisig hat Wort gehalten. Ich bin nicht gern in einem Land, wo eine besondere Ordnung herrscht. In einem Land, wo eine besondere Ordnung herrscht, herrscht Knappheit. Der Untersetzte nickte, war aber abgestoßen durch die Spur von Ernst, die er, ein diesbezüglich sehr empfindlicher Mensch, in den letzten Sätzen des Dicken spürte oder zu spüren glaubte. Er trank mit langsamen Schlucken seinen Kaffee aus. Zifel und Kalle waren sehr überrascht, als sie sich zwei Tage später im Bahnhofsrestaurant wieder trafen. Kalle war unverändert.

die Ansichten der bedeutenden Menschen auf alle Arten ausposaunt, ermuntert und hochbezahlt werden, sind diejenigen der Unbedeutenden unterdrückt und verachtet. Die Unbedeutenden müssen infolge davon, wenn sie schreiben und gedruckt werden wollen, immer die Ansichten der Bedeutenden vertreten statt ihre eigenen. Das scheint mir ein unhaltbarer Zustand. Vielleicht können Sie ein kleineres Buch schreiben. Warum ein kleineres? Ich sehe, Sie fallen mir in den Rücken. Ein bedeutender Mensch, denken Sie, darf ein großes Buch schreiben, obwohl seine Forderungen an die Leser niemals wirklich befriedigt werden können und also Überforderungen sind. Ich hingegen, der wirklich unbedeutende Ansichten verkünden will, die jedermann zu den Seinen machen kann, wenn er sie nicht schon hat, ohne es zu wagen, sich das zuzugestehen. Ich soll mich kurz fassen. Das gehört wohl zu der allgemeinen Tyrannei. Ich stimme Ihnen aber zu. Warum soll ein x-beliebiger Mensch seine Ansichten nicht ausführlich äußern dürfen und höflich angehört werden? Da ist Ihnen ein Irrtum unterlaufen. Ich möchte feststellen, dass ich zwar ein unbedeutender, aber keineswegs ein x-beliebiger Mensch bin. Es herrscht da eine Begriffsverwirrung. Während man selten von einem x-beliebigen, bedeutenden Menschen spricht, nimmt man keinen Anstand, dauernd von x-beliebigen, unbedeutenden Menschen zu sprechen. Ich protestiere dagegen. Auch unter uns Unbedeutenden gibt es gewaltige, bezeichnende Unterschiede. So wie es Leute gibt, die in besonderem Maße Mut, Opferwillen, Talent, Selbstlosigkeit besitzen, gibt es auch Leute, die diese Eigenschaften in besonderem Maße nicht besitzen. Zu ihnen gehöre ich. So gesehen bin ich eine Ausnahmeerscheinung und kein x-beliebiger. Entschuldigend. Es steht außer Frage, dass die unbedeutenden Menschen in unserer Zeit im Aussterben begriffen sind. Der Fortschritt auf den Gebieten der Wissenschaft, der Technik und vor allem der Politik hat es mit sich gebracht, dass sie von der Erdoberfläche verschwinden. Die stupende Fähigkeit unseres Zeitalters, aus nichts etwas zu machen, ist es, die eine so ungeheure Anzahl bedeutender Menschen erzeugt hat. Sie marschieren in immer riesigeren Massen auf, wohin das Auge blickt, überall lauter Individuen, die sich wie die größten Helden und Heiligen benehmen. Wo hätte man in alten Zeiten so viel Mut, so viel Opferwillen und so viel Talent zu sehen bekommen? Kriege wie die unsrigen und Friedenszeiten wie die unsrigen wären früher nicht möglich gewesen. Sie hätten einfach zu viele Tugenden erfordert, das heißt mehr bedeutende Menschen als vorhanden waren. Aber wenn die Zeit der Nichthelden schon hinter uns liegt, möchten Ihre Ansichten vielleicht nicht mehr interessieren. Im Gegenteil, gerade selten gewordene Empfindungen und Gedankengänge lernt man gern kennen. Was geben wir dafür, wenn wir zum Beispiel Genaueres über das Innenleben von einem der letzten Saurier erfahren könnten, der großen Pflanzenfresser, die in prähistorischen Zeiten auf unserer Erde vorgekommen sind? Sie sind ausgestorben, weil sie es wahrscheinlich an Bedeutung mit den anderen Geschöpfen nicht aufnehmen konnten. Aber gerade deswegen könnte etwas Authentisches von ihnen Interesse beanspruchen. Wenn Sie sich mit den Sauriern vergleichen, wäre es höchste Zeit, dass Sie noch Ihre Memoiren aufschrieben, denn nicht lang und keiner möchte sie mehr verstehen. Der Übergang findet reißend schnell statt. Die Wissenschaft nimmt heute an, dass der Übergang eines Zeitalters in ein anderes ruckartig, Sie können auch schlagartig sagen, stattfindet. Lange Zeit hindurch gibt es winzige Veränderungen, Unstimmigkeiten und Verunstaltungen, welche den Umschlag vorbereiten. Aber der Umschlag selber tritt mit dramatischer Plötzlichkeit ein. Die Saurier bewegen sich sozusagen noch eine geraume Zeit in der besten Gesellschaft, wenn sie auch schon etwas ins Hintertreffen geraten sind. Steht nichts mehr hinter ihnen, aber sie werden noch gegrüßt. Im Adelskalender der neueren Tierwelt nehmen sie schon ihres Alters wegen einen geachteten Platz ein. Es gilt immer noch als gute Kinderstube, Gras zu fressen, obgleich die besseren Tiere längst das Fleisch bevorzugen. Das geht so und so lang und dann kommt plötzlich der totale Umschwung. Wenn Sie nicht sehr große Einwendungen haben, möchte ich Sie bitten, sich ab und zu das eine oder andere Kapitel meiner Memoiren anzuhören. Ich habe nichts dagegen. Zifl ging von nun an täglich ins Bahnhofsrestaurant. Im Lokal war ein kleiner Stand für Tabakwaren und zu unregelmäßigen Zeitpunkten erschien ein Mädchen, die ihn ein paar Tüten unterm Arm aufschloss und dann 10 Minuten lang Zigarren und Zigaretten verkaufte. Zifl hatte bereits ein Kapitel von seinen Memoiren in der Brusttasche und lauerte auf Kalle. Als er eine Woche lang nicht kam, dachte Zifl schon, er habe das Kapitel umsonst geschrieben und stoppte alle weitere Arbeit. Er kannte außer Kalle niemanden in Helsingfors, der Deutsch sprach. Am 10. oder 11. Tag aber erschien Kalle und zeigte keine besonderen Anzeichen von Schrecken, als Zifl sein Manuskript hervorzog. Ich fange an mit einer Einleitung, in der ich in bescheidenem Tone darauf aufmerksam mache, dass meine Meinungen, die ich vorzubringen gedenke, wenigstens bis vor kurzem noch die Meinungen von Millionen waren, so dass sie also doch nicht ganz uninteressant sein können. Ich überspringe die Einleitung und noch ein Stück und komme gleich auf die Ausführungen über die Erziehung, die ich genossen habe. Diese Ausführungen halte ich nämlich für sehr wissenswert, stellenweise sogar für ausgezeichnet. Ich weiß, dass die Güte unserer Schulen oft bezweifelt wird. Ihr großartiges Prinzip wird nicht erkannt oder nicht gewürdigt. Es besteht darin, den jungen Menschen sofort im zartesten Alter in die Welt, wie sie ist, einzuführen. Er wird ohne Umschweife, ohne dass ihm viel gesagt wird, in einen schmutzigen Tümpel geworfen. Schwimm oder Schluck Schlamm. Die Lehrer haben die entsagungsreiche Aufgabe, Grundtypen der Menschheit zu verkörpern, mit denen es der junge Mensch später im Leben zu tun haben wird. Er bekommt Gelegenheit, 4 bis 6 Stunden am Tag Roheit, Bosheit und Ungerechtigkeit zu studieren. Für solch einen Unterricht wäre kein Schulgeld zu hoch. Er wird aber sogar unentgeltlich auf Staatskosten geliefert. Über den Unmenschen. Groß tritt dem jungen Menschen in der Schule in unvergesslichen Gestaltungen der Unmensch gegenüber. Dieser besitzt eine fast schrankenlose Gewalt. Ausgestattet mit pädagogischen Kenntnissen und langjähriger Erfahrung, erzieht er den Schüler zu seinem Ebenbild. Der Schüler lernt alles, was nötig ist, um im Leben vorwärts zu kommen. Es ist dasselbe, was nötig ist, um in der Schule vorwärts zu kommen. Es handelt sich um Unterschleif, Vortäuschung von Kenntnissen, Fähigkeit, sich ungestraft zu rächen, schnelle Aneignung von Gemeinplätzen, Schmeichelei, Unterwürfigkeit, Bereitschaft, seinesgleichen an die Höherstehenden zu verraten und so weiter und so weiter. Das Wichtigste ist die Menschenkenntnis. Sie wird in Form von Lehrerkenntnis erworben. Der Schüler muss die Schwächen des Lehrers erkennen und sie auszunutzen verstehen. Sonst wird er sich niemals dagegen wehren können, einen ganzen Rattenschwanz völlig wertlosen Bildungsgutes eingetrichtert zu bekommen. Unser bester Lehrer war ein großer, erstaunlich hässlicher Mann, der in seiner Jugend, wie es hieß, eine Professur angestrebt hatte, mit diesem Versuch aber gescheitert war. Diese Enttäuschung brachte alle in ihm schlummernden Kräfte zu voller, unbeschnittener Entfaltung. Er liebte es, uns unvorbereitet einem Examen zu unterwerfen und stieß kleine Schreie der Wollust aus, wenn wir keine Antworten wussten. Beinahe noch mehr verhasst, machte er sich durch seine Gewohnheit, 2 bis 3 Mal in der Stunde hinter die große Tafel zu gehen und aus der Rocktasche ein Stück nicht eingewickelten Käses zu fischen, den er dann weiterlehrend zerbröselte. Er unterrichtete in Chemie, aber es hätte keinen Unterschied ausgemacht, wenn es in Garnknäuel auflösen gewesen wäre. Er brauchte den Unterrichtsstoff, wie die Schauspieler eine Fabel brauchen, um sich zu zeigen. Seine Aufgabe war es, aus uns Menschen zu machen. Das gelang ihm nicht schlecht. Wir lernten keine Chemie bei ihm, wohl aber, wie man sich rächt. Alljährlich kam ein Schulkommissar und es hieß, er wolle sehen, wie wir lernten, aber wir wussten, dass er sehen wollte, wie die Lehrer lehrten. Als er wieder einmal kam, benützten wir die Gelegenheit, unseren Lehrer zu brechen. Wir beantworteten keine einzige Frage und saßen wie die Idioten. An diesem Tage zeigte der Mensch keine Wollust bei unserem Versagen. Er bekam die Gelbsucht, lag lange krank und wurde zurückgekehrt. Nie wieder der alte, wollüstige Käsezerbrösler von einst. Der Lehrer der französischen Sprache hatte eine andere Schwäche. Er huldigte einer bösartigen Göttin der Gerechtigkeit. Am geschicktesten zog daraus mein Mitschüler B. seinen Nutzen. Bei der Korrektur der schriftlichen Arbeiten, von deren Güte das Aufrücken in die nächste Klasse abhing, pflegte der Lehrer auf einem besonderen Bogen die Anzahl der Fehler neben jedem Schülernamen zu notieren, dahinter die Note, sodass er einen guten Überblick hatte. 0 Fehler ergab eine 1, die beste Note. 10 Fehler ergab eine 2 und so weiter. In den Arbeiten selber waren die Fehler rot unterstrichen. Die Unbegabten versuchten mitunter mit Federmessern ein paar rote Striche auszuradieren, nach vorn zu gehen und den Lehrer darauf aufmerksam zu machen, dass die Gesamtfehlerzahl nicht stimmte, sondern zu groß angegeben war. Der Lehrer nahm dann einfach das Blatt auf, hielt es seitwärts und bemerkte die glatten Stellen, die durch die Politur mit dem Daumennagel auf der radierten Fläche entstanden waren. B. ging anders vor. Er unterstrich in seiner vom Lehrer schon korrigierten Arbeit mit roter Tusche einige vollkommen richtige Passagen und ging gekränkt nach vorn zu fragen, was denn da falsch sei. Der Lehrer musste zugeben, dass da nichts falsch sei, selber seine roten Striche ausradieren und auf seinem Blatt die Gesamtfehlerzahl herabsetzen. Dadurch änderte sich dann natürlich auch die Note. Man wird zugeben, dass dieser Schüler in der Schule denken gelernt hat. Der Staat sicherte zu meiner Zeit die Lebendigkeit des Unterrichts auf eine sehr einfache Weise. Dadurch, dass jeder Lehrer nur ein ganz bestimmtes Quantumwissen vorzutragen hatte und dies Jahr aus, Jahr ein, wurde er gegen den Stoff selber völlig abgestumpft und durch ihn nicht mehr vom Hauptziel abgelenkt, dem sich ausleben vor den Schülern. Alle seine privaten Enttäuschungen, finanziellen Sorgen, familiären Missgeschicke erledigte er im Unterricht seine Schüler so daran beteiligend. Von keinerlei stofflichem Interesse fortgerissen, vermochte er sich darauf zu konzentrieren, die Seelen der jungen Leute auszubilden. So bereitete er sie auf den Eintritt in eine Welt vor, wo ihnen gerade solche Leute wie er entgegentreten, verkrüppelte, beschädigte, mit allen Wassern gewaschene. Ich höre, dass die Schulen oder wenigstens einige von ihnen heute auf anderen Prinzipien aufgebaut seien als zu meiner Schulzeit. Die Kinder würden in ihnen gerecht und verständig behandelt. Wenn dem so wäre, würde ich es sehr bedauern. Wir lernten noch in der Schule solche Dinge wie Standesunterschiede. Das gehörte zu den Lehrfächern. Die Kinder der besseren Leute wurden besser behandelt als die der Leute, welche arbeiteten. Sollte dieses Lehrfach aus den Schulplänen der heutigen Schulen entfernt worden sein, würden die jungen Menschen diesen Unterschied in der Behandlung, der so unendlich wichtig ist, erst im Leben kennenlernen. Alles, was sie in der Schule, im Verkehr mit den Lehrern, gelernt hätten, müsste sie draußen im Leben, das so sehr anders ist, zu den lächerlichsten Handlungen verleiten. Sie wären kunstvoll darüber getäuscht, wie sich die Welt ihnen gegenüber benehmen wird. Sie würden Fairplay, Wohlwollen, Interesse erwarten und ganz und gar unerzogen, ungerüstet, hilflos der Gesellschaft ausgeliefert sein. Da wurde ich doch ganz anders vorbereitet. Ich trat ausgerüstet mit soliden Kenntnissen über die Natur der Menschen ins Leben ein. Ich hatte, nachdem meine Erziehung einigermaßen abgeschlossen war, Grund zu der Erwartung, dass ich mit einigen mittleren Untugenden ausgestattet und einige nicht allzu schwere Scheußlichkeiten noch erlernend halbwegs passabel durchs Leben kommen würde. Das war eine Täuschung. Eines Tages wurden plötzlich Tugenden verlangt. Und damit schließe ich für heute, weil ich sie jetzt gespannt habe. Herr Mittel, der Standpunkt gegenüber der Schule ist ungewohnt und sozusagen von einer hohen Warte aus. Jedenfalls sehe ich erst jetzt, dass auch ich etwas gelernt habe. Ich erinnere mich, dass wir gleich am ersten Tag eine gute Lektion erhalten haben. Als die Eltern gegangen waren und wir im Klassenzimmer standen, gewaschen und mit einem Ranzen, sind wir an der Wand aufgestellt worden. Und dann hat der Lehrer kommandiert, jeder einen Platz suchen, und wir sind zu den Bänken gegangen. Weil ein Platz zu wenig war, hat ein Schüler keinen gefunden und ist im Gang zwischen den Bänken gestanden, wie alle anderen gesessen sind. Der Lehrer hat ihn stehend erwischt und ihm eine Maulschelle gelangt. Das war für uns alle eine sehr gute Lehre, dass man nicht Pech haben darf. Das war ein Genius von einem Lehrer. Wie hat er geheißen? Herrenreiter. Ich wundere mich, dass er einfacher Volksschullehrer geblieben ist. Ja. Er muss einen Feind in der Schulverwaltung gehabt haben. Ganz gut war auch ein Brauch, den ein anderer Lehrer eingeführt hat. Er hat das Ehrgefühl erwecken wollen, hat er gesagt. Entschuldigen Sie, ich bin immer noch beim Herrenreiter. Ein wie feines Modell im Kleinen, der aufgestellt hat mit seinen einfachen Mitteln. Einem gewöhnlichen Klassenzimmer mit zu wenig Bänken. Und doch habt ihr die Welt, die euch erwartet hat, klar vor Augen gehabt nach sowas. Nur mit ein paar kühnen Strichen hat er sie skizziert, aber doch ist sie plastisch vor euch gestanden, von einem Meister hingestellt. Und ich wette, er hat's ganz instinktiv gemacht, aus der reinen Intuition heraus. Ein einfacher Volksschullehrer. Jedenfalls erfährt er so eine späte Würdigung. Das andere bei dem anderen, das war viel gewöhnlicher. Da war für Reinlichkeit. Wenn einer ein schmutziges Sacktuch benutzt hat, weil seine Mutter kein sauberes für ihn hatte, dann hat er aufstehen und mit dem Sacktuch winken und sagen müssen, ich habe eine Rotzfahne. Das ist auch brav, aber nicht mehr als Mittelmaß. Sie sagen selbst, er wollte Ehrgefühle wecken. Das ist ein konventioneller Geist. Herrenreiter hatte den Funken, er gab keine Lösung, er stellte nur groß das Problem hin, spiegelte nur die Wirklichkeit wider, überließ die Schlussfolgerung völlig euch selbst. Das wirkt natürlich ganz anders befruchtend. Für die Bekanntschaft mit diesem Geist bin ich Ihnen zu Dank verpflichtet. Bitte schön. An einem Tag mit schönem Wetter gingen Ziffel und Kalle ein Stück zusammen im Gespräch. Sie überquerten den Bahnhofsplatz und blieben vor einem großen Steinmonument stehen, einem sitzenden Mann. Das ist der Kiwi. Von dem soll man etwas lesen, heißt es. Er soll ein guter Dichter gewesen sein, ist aber verhungert. Ich möchte wissen, warum Sie ihn vor den Bahnhof hingesetzt haben. Wahrscheinlich als warnendes Exempel. Haben Sie was Neues geschrieben? Ich habe mir auf Zetteln Punkte notiert. Ich würde sie Ihnen gern vorlesen, weil ich nicht glaube, dass ich die Zeit finde, sie in ordentliche Kapitel zu bringen. Lesen Sie. Ich fange mit dem ersten Zettel an. Schneeballschlachten, Butterbrote, Pschirahans, Mutters Kopfweh, zu spät zum Essen, Schulunterricht, Schulbücher, Radiergummi, Freiviertelstunde, Kastanien schütteln. Der Hund vom Metzger am Eck. Ordentliche Kinder gehen nicht barfuß. Ein Taschenmesser ist mehr wert als drei Kreisel. Gluckern, Reifeln, Rollschuh, mehr Rohr. Fenster einschmeißen, nicht gewesen. Sauerkraut essen müssen ist gesund. Vater will seine Ruhe haben, zu Bett gehen. Otto bereitet seiner Mama Kummer, man sagt nicht scheißen. Beim Handgeben in die Augen schauen. Wie finden Sie das? Ich weiß noch nicht. Lesen Sie weiter. Vesperläuten von St. Anna, Bier holen. Der Herrschaftskutscher in der Klaukestraße hat sich aufgehängt. Mariechen saß auf einem Stein. Das Messer kann auch schief im Boden stecken. Auf dem Katzenstadel sitzen die Mörder. Kurze, zugespitzte Pfähle werden in den Boden getrieben, mit anderen Pfählen herausgehauen. Sonst hau ich dich ungespitzt in den Boden, du Saumensch. Der Handel mit Zinnsoldaten, Indianer, Germanen, Russen, Japaner, Bayern, Römer, Napoleon. Repetent. Du alter Lackel, solltest es wissen. Hund, Dreckskerl, Hosenscheißer, Arschkipf, Stenzverrotteter, Kamel, Rindvieh, Schlappschwanz, Mistbauer, Hure, Sozi, Lump. Betteln verboten. Geben Sie Acht, im vierten Haus wohnt ein Polizeidiener. Dritter Zettel. Sonntagnachmittag. Die Blechkapelle aus dem Biergarten. Heiße Wurst mit Semmeln. Diese Mädchen haben eine schlimme Krankheit. Wenn du zum Weibe gehst, Hasengasse 11. Kramlix ihr Josef wird geistlicher. Beichten ist keine Sünd bei einem schönen Kind. Wenn man sich nicht beherrscht, kriegt man eines. Auch auf dem Stadtwall. Die Stunde der großen Verachtung. Am Ende Schiffer und Kahn. Das Volk Gottes und lass es dir gut gehen. Wie machen Sie, dass das zusammengeht? Schreiben Sie einfach auf, was Ihnen in den Kopf kommt. Ja, keine Rede, ich arrangiere. Wollen Sie noch einen Zettel hören? Sicher. Sie lässt sich. Unter 16 ist es strafbar bei der Maiandacht. Unkeusch, Todsünde. Es ist ein Gefühl, das einem durch und durch geht. Er hat einen falschen Namen angegeben. Ach, wie war das wunderbar, als der Mann im Zuchthaus war. Sola, Schweinereien, Casanova wegen der Bayros-Zeichnungen. Maupassant, Nietzsche, Bleibtreus, Schlachtenschilderungen. Dann reitet mein Kaiser wohl über mein Grab. Wenn du den ganzen Tag liest, bist du mit 19 ein nervöses Wrack. Gibt es einen Gott? Treib lieber Sport wie andere. Entweder er ist gut oder er ist allmächtig. Das ist dieser moderne Zynismus, einen geistigen Beruf. Und es wird am deutschen Wesen. Solange du deinem Vater die Füße unter den Tisch streckst, verbitt ich mir solche Ansichten. Zum Kotzen, in corpore sano. Gobineau, die Renaissance, Renaissance Menschen. Faust im Tornister jedes Deutschen, singend in den Tod. Die Vöglein im Walde, die sangen so wunderschön. Ist Shakespeare Engländer? Wir Deutsche sind das gebildetste Volk. Der deutsche Schullehrer hat den 70er-Krieg gewonnen, als Wissenschaftler im Venusberg. Bismarck war musikalisch. Gott ist mit den Rechtschaffenen. Die stärkeren Bataillone helfen sich selber. Die Wissenschaft hat festgestellt, 3 feindliche Feststellungen erobert. Der Endsieg ist der beste. Opfer werden auch nach der Vorstellung in Empfang genommen. Ich finde es hübsch, wie es sich auf den Krieg zubewegt. Meinen Sie, ich soll es doch in Kapitel bringen, wenn ich die Zeit dazu finde? Die armen Leute werden tugendhaft erzogen. Ich weiß nicht. Ich habe über Ihre Memoiren nachgedacht. Die Memoiren behandeln die Tugenden. Wir in den ärmeren Vierteln sind viel tugendhafter erzogen worden als Sie. Wie ich 7 Jahre alt gewesen bin, habe ich in der Früh vor der Schulzeitung austragen müssen. Das ist Fleiß. Und das Geld haben wir uns von den Eltern wegnehmen lassen. Das ist Gehorsam. Wenn der Vater besoffen nach Haus gekommen ist, war es ihm nicht recht, dass er den halben Wochenlohn versoffen hat. Und er hat uns durchgeprügelt. So haben wir lernen können, Schmerz zu ertragen. Und wenn wir nur Kartoffeln gekriegt haben und zu wenig, haben wir Danke sagen müssen. Der Dankbarkeit wegen, glaube ich. Niemand kann so erpresst werden wie die armen Leute. Von ihnen werden sogar Tugenden erpresst. Aber ich bin überzeugt, ihr habt doch immer noch zu wünschen übrig gelassen. Wir haben einmal ein Dienstmädchen gehabt, die war fleißig und reinlich und alles. Sie ist um 6 Uhr aufgestanden und hat sich mit uns Kindern unterhalten müssen. Sie hat uns allerhand Spiele gelehrt, zum Beispiel, dass wir kleine Gegenstände, einen Radiergummi, an ihr haben suchen müssen. Sie hat ihn irgendwo an sich versteckt, oben, wo der Strumpf anfängt oder zwischen den Brüsten oder wo die Beine aufhören. Wir haben das Spiel sehr gern gespielt, aber mein kleinerer Bruder hat's der Mutter erzählt, aus Dummheit. Und sie hat's nicht lustig gefunden und hat gesagt, wir sind zu klein für dieses Spiel und die Marie sei nicht so tugendhaft, wie sie gedacht hatte. Sie sehen, sie war nicht vollkommen. Mein Vater hat es darauf zurückgeführt, dass sie vom Volk stammte. Er hätte ihr mehr Ausgang geben sollen. Aber natürlich, dann wäre das Geschirr nicht aufgewaschen worden. Weil wir heute gerade bei der Pornografie sind, haben Sie das bemerkt, wie tugendhaft die wird, wenn sie mit Kunst betrieben wird? Benutzen Sie die fotografische Methode und was herauskommt, ist eine Schweinerei. Sie würden nicht dran denken, sowas an die Wand zu hängen, als gebildeter Mensch. Es ist der pure Geschlechtsakt, mehr oder minder umständlich betrieben. Nehmen Sie dagegen Leder mit dem Schwan. Ein delikat gemaltes Stück Sodomie. An sich keine gesellschaftsfähige Gewohnheit, aber Kunst, die Sie zur Not auch Ihren Kleinen zeigen können. Bücher mit solchen Abbildungen sollten in den Gefängnisbibliotheken ebenso wenig fehlen wie die klassischen Schriftsteller. Meine Devise ist, gute Bücher in die Gefängnisbibliotheken. Das wäre eine Lebensaufgabe für die Gefängnisreformatoren. Wenn sie das durchsetzen könnten, würden die Gefängnisse für die Behörden bald allen Charme verlieren. Sie würden einsehen, dass es mit ihrer Gerechtigkeit ein halbes Jahr Keuschheit für einen gestohlenen Sack Kartoffeln herum ist. Für die Keuschheit sind Sie also auch nicht? Ich bin gegen geordnete Zustände in einem Schweinestall. Sie gingen noch einmal zurück über den großen Bahnhofsplatz. Dann schieden sie voneinander und entfernten sich, jeder an seine Stadt. Ich bin vom Beruf Physiker. Ein Teil der Physik, die Mechanik, hat an der Gestaltung des modernen Lebens großen Anteil. Jedoch habe ich selbst sehr wenig mit der Maschinerie zu schaffen. Als Zifl und Kalle sich wieder trafen, hatte Zifl ein weiteres, ausgeführtes Kapitel seiner Memoiren fertig. Etwa 10 Jahre meines Lebens verbrachte ich in einem Institut, das in einer ruhigen Gartenstraße lag. Mein Essen nahm ich in einem nahegelegenen Restaurant ein, meine Wohnung hielt mir eine Zugefrau in Ordnung und befreundet war ich mit Leuten aus meinem Fach. Ich lebte das friedliche Leben eines Intelligenzlers. Wie erwähnt, hatte ich eine anständige Schule genossen, hinzu kamen gewisse Privilegien, die vielleicht nicht groß waren, aber doch einen gewaltigen Unterschied ausmachten. Ich stammte aus einer guten Familie und wurde von meinen Eltern durch erhebliche Geldaufwendungen in den Besitz einer Bildung gesetzt, die mir ein ganz anderes Leben verschaffte, als die Millionen armer Teufel um mich herum es führen konnten. Ich war unbestritten ein Herr und konnte als solcher mehrmals am Tag warm essen, dazwischen rauchen, am Abend in ein Theater gehen und so viele Bäder nehmen, als ich Lust hatte. Wenn ich mit meiner Zugefrau über das Wetter sprach, wurde mir das als Menschlichkeit angerechnet. Die Zeit war verhältnismäßig ruhig. Die Regierung der Republik war nicht gut und nicht schlecht, also im Ganzen eher gut, da sie sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten kümmerte, wie die Vergebung von Posten. Sie ließ die Leute, die mit ihr nur indirekt zu tun hatten und das Volk ausmachten, halbwegs in Ruhe. Ich jedenfalls kam ihr gegenüber mit meinen natürlichen Anlagen, wie immer sie waren, einigermaßen durch. Aber die Tage der Republik waren gezählt. Ich habe weder die Absicht noch die Fähigkeit, ein Bild der plötzlich so erschreckend überhandnehmenden Arbeitslosigkeit und allgemeinen Verarmung zu entwerfen oder gar die sich hier auswirkenden Kräfte aufzuzeigen. Es war das tief Beunruhigende der bedrohlichen Situation, dass nirgends Ursachen zu dieser jähen Verschlechterung zu entdecken waren. Wie es schien, war die ganze zivilisierte Welt von unheimlichen Krämpfen geschüttelt. Warum, wusste niemand. Die Männer in den Konjunkturforschungsinstituten, die doch über genaue Notierungen auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Erscheinungen verfügten, zeigten ihren Kopf nur, indem sie ihn schüttelten. Die Politiker gerieten in Bewegung wie die Hausbalken bei einem Erdbeben. Die wissenschaftlichen Veröffentlichungen der Ökonomen versiegten. Dafür aber wurden unzählige astrologische Zeitschriften gegründet. Ich machte eine seltsame Beobachtung. Ich stellte fest, dass das Leben in den Zentren der Zivilisation so verwickelt geworden war, dass auch das beste Gehirn es nicht mehr überblicken und also nicht mehr irgendwelche Voraussagungen machen konnte. Mit unserer ganzen Existenz hängen wir allesamt von der Wirtschaft ab. Und sie ist eine so komplizierte Angelegenheit, dass, sie zu überblicken, so viel Verstand nötig ist, als es überhaupt nicht gibt. Hier hatten Menschen eine Wirtschaft aufgebaut, die zu überblicken Übermenschen nötig waren. Der Untersuchung der Situation stellten sich eigentümliche Schwierigkeiten in den Weg. Ich muss hier an eine Erfahrung der modernen Physik denken, den Heisenbergschen Unsicherheitsfaktor. Es handelt sich dabei um Folgendes. Die Forschungen auf dem Gebiet der Atomwelt werden dadurch behindert, dass wir Physiker sehr starke Vergrößerungslinsen benötigen, um die Vorgänge unter den kleinsten Teilchen der Materie sehen zu können. Das Licht in den Mikroskopen muss so stark sein, dass es Erhitzungen und Zerstörungen in der Atomwelt, wahre Revolutionen anrichtet. Eben das, was wir beobachten wollten, setzen wir so in Brand, indem wir es beobachten. So beobachten wir nicht das normale Leben der mikrokosmischen Welt, sondern ein durch unseren Beobachtungsdrang verstörtes Leben. In der sozialen Welt scheinen nun ähnliche Phänomene zu existieren. Die Untersuchung der sozialen Vorgänge lässt diese Vorgänge nicht unberührt, sondern wirkt ziemlich stark auf sie ein. Sie wirkt revolutionierend. Dies ist wahrscheinlich der Grund, warum die maßgebenden Kreise tiefer schürfende Untersuchungen auf dem sozialen Gebiet so wenig ermuntern. Da sich Übermenschen, fähig diese Wirtschaft zu überblicken, wie sie war, nicht meldeten und gewisse Leute schon vorschlugen, die Wirtschaft selber radikal zu vereinfachen, um sie überblickbar und dirigabel zu machen, fanden in dieser Situation einige Männer Gehör, die ihre Entschlossenheit verkündeten, die Wirtschaft einfach überhaupt nicht in Betracht zu ziehen. Der wie heißt er doch gleich, war plötzlich in aller Mund. Dieser hervorragende Mann hatte seit Jahren in einer durch ihre Kunst und ihr hervorragendes Bier bekannten Stadt allerhand Kleinbürger um sich gesammelt und ihnen mit einer in unserem Lande ungewöhnlichen Beredsamkeit versichert, dass eine große Zeit ihm heraufkommen sei. Nachdem er einige Jahre im Zirkus aufgetreten war, gewann er das Vertrauen des Reichspräsidenten, eines Generals, der den Ersten Weltkrieg verloren hatte, und wurde instand gesetzt, den Zweiten vorzubereiten. Ich aber, der ich schon eine große Zeit in meiner Jugend erlebt hatte, bewarb mich eilig um eine Stelle in Prag und verließ Hals über Kopf das Land. Kalle hatte die Vorlesung mehrmals unterbrechen wollen, aber sein Respekt vor Geschriebenem hatte ihn abgehalten. Wann haben Sie zum ersten Mal vom Faschismus gehört? Vor Jahren, als von einer Bewegung, welche gegen die ewigen italienischen Zugverspätungen gerichtet war und die Größe des alten Römischen Reiches wieder aufrichten wollte. Die Hauptsache scheint mir war, dass der Dings da dem italienischen Volk ein gefährliches Leben, vita pericolosa, versprach. Nach den italienischen Zeitungen soll das bei der Bevölkerung stürmischen Jubel ausgelöst haben. Ich sehe, mit einer großen Zeit kann man sie jagen. Sie wollen sich nicht dazu überreden lassen, heldenhaft aufzutreten. Ich habe mir gelegentlich ein paar kleinere Tugenden angeschafft für den Privatgebrauch. Nichts Hervorragendes oder Teures, alles zum Verschleiß. Ich hab's mir zum Beispiel geleistet, dem großen Stilte, auf die Gefahr hin, dass er mich wissenschaftlich zerreißt, in einer Frage der Atomtheorie zu widersprechen. Damit Sie im Bilde sind, das ist ungefähr der ersten Besteigung des Matterhorn gleichzusetzen. Ich glaube, Sie halten mich lediglich für einen bequemen Menschen, aber Sie haben mich nicht im Labor gesehen. Nach Ihren Reden könnte man Sie vielleicht für einen Kleinbürger halten, der nur für seine Bequemlichkeit ist und seine Ruhe haben will. Ich weiß, was für Leute Sie meinen. Sie betrachten es als eine Unbequemlichkeit, wenn man sich hindert zu verfaulen. Aber ich betrachte es als eine Unbequemlichkeit, wenn man mich hindert, dass ich mich, oder noch besser, dass ich außer mir selber noch irgendwas anderes entwickle. Sagen wir die Atomtheorie. Die Herrschaft über die Luft erobern ist was anderes als die Herrschaft in der Luft erobern. Die großen Männer haben es nicht leicht mit Ihnen. Ich sehe keinen Grund, es Ihnen besonders leicht zu machen. Ziffel wollte gerade einige neue Manuskriptseiten aus seiner Jackentasche ziehen, als Kalle schnell eine weitere Frage stellte. Hat es eigentlich einen besonderen Vorfall gegeben, dass Sie abgefahren sind? In Ihren Memoiren sagen Sie nichts davon, es ist da nur eine Unlust zu bleiben. Ich habe es nicht eingefügt, weil es nicht von allgemeinem Interesse sein kann. Wir hatten einen Assistenten im Institut, der ein Proton nicht von einem Zellkern unterscheiden konnte. Er war der Überzeugung, dass das verjudete System ihn am Hochkommen hinderte. Und so trat er in die Partei ein. Ich habe eine Arbeit von ihm korrigieren müssen. Und er hat gefunden, dass ich in die nationale Erhebung nicht hineinpasse und ihn mit Hass verfolge, weil er für den, wie heißt er doch gleich ist. Das allein hat meinen Aufenthalt im Land problematisch gemacht, wie der, wie heißt er doch gleich, die Regierung übernommen hat. Ich bin von Natur unfähig, mich großen und mitreißenden Gefühlen vertrauensvoll hinzugeben. Ich bin einer energischen Führung nicht gewachsen. In großen Zeiten stören Leute wie ich das harmonische Bild. Ich habe davon gehört, dass man eigene Lager errichtet hat, wo man Leute wie mich vor der Wut des Volkes schützt. Aber die haben mich nicht gelockt. Meinen Sie, dass Sie sich nicht kultiviert genug vorgekommen sind für dieses Land? Bei weitem nicht kultiviert genug, als dass ich in dem ganzen Dreck hätte menschenwürdig weiter existieren können. Nennen Sie Schwäche, aber ich bin nicht so human, dass ich angesichts von zu viel Unmenschlichkeit ein Mensch bleiben kann. Ich habe einen gekannt, der war Chemiker und hat Giftgas hergestellt. Er ist privat ein Pazifist gewesen und hat bei uns vor der pazifistischen Jugend Vorträge gegen den Wahnsinn des Kriegs gehalten und ist sehr scharf geworden im Vortrag. Sie haben ihn immer wieder vermahnen müssen. Er soll sich in den Ausdrücken mäßigen. Warum habt ihr ihn reden lassen? Weil er recht gehabt hat, wenn er gesagt hat, dass er mit dem, was er fabriziert, nichts zu tun hat, so wenig ein x-beliebiger Arbeiter in einer Fahrradfabrik etwas mit den Fahrrädern, die er zusammensetzt, zu tun hat. Und er hat genau wie wir was dagegen gehabt, dass man mit dem, was man fabriziert, nichts zu tun hat. Wir haben genau gewusst, dass wir für den Krieg arbeiten, in dem wir überhaupt arbeiten. Denn wenn die Fahrräder, die an und für sich unschuldige Gegenstände sind, nicht über die Grenzen gehen können, weil die Märkte besetzt sind, dann gehen eines schönen Tags die Tanks über die Grenzen, das ist klar. Ich habe Leute sagen hören, der Handel und die Wirtschaft sind human, nur der Krieg ist inhuman. Aber der Handel und die Wirtschaft sind erstens nicht human und zweitens führen's bei uns zum Krieg. Und dann wollten's einen humanen Krieg. Machtskrieg, aber nicht gegen die Zivilbevölkerung. Mit Kanonen, aber nicht mit Gas. Der amerikanische Kongress hat die Rüstungsgewinne, höre ich, auf 10% begrenzt. Und zwar gesetzlich. Er hätte ebenso gut die Menschenverluste im Krieg gesetzlich auf 10% beschränken können. Die Barbarei kommt von der Barbarei, wie der Krieg von der Wirtschaft kommt. Entschuldigen Sie, dass ich politisch geworden bin. Ziffel blickte düster auf die staubigen Anlagen vor dem Außenministerium, wo er und Kalle ihre Aufenthaltsbewilligung erneuern lassen mussten. In einem Schaufenster hatte er die schwedische Zeitung mit den Berichten über das Vorrücken der Deutschen in Frankreich ausgehängt gesehen. Haben Sie gelesen, wie jetzt in Frankreich die Zivilbevölkerung dem totalen Krieg in die Quere gekommen ist? Sie hat alle Pläne der Heeresleitungen über den Haufen geworfen, heißt es. Sie hat die militärischen Operationen gehindert, indem die Flüchtlingsströme den Truppenbewegungen die Straßen verstopft haben. Die Tanks sind in den Menschen stecken geblieben. Nachdem man endlich Konstruktionen erfunden hat, die nicht einmal im knietiefen Morast stecken bleiben und einen Wald umreißen können. Die hungrigen Leute haben den Truppen den Proviant weggefressen, sodass sich die Zivilbevölkerung geradezu als eine Heuschreckenplage erwiesen hat. In der Zeitung schreibt ein Militärsachverständiger besorgt, die Zivilbevölkerung ist zu einem ernsten Problem für die Militärs geworden. Für die Deutschen? Nein, für die eigenen, für die französischen Militärs. Was nützen die gewissenhaftesten Berechnungen der Stäbe, wenn sich immer wieder das Volk dazwischen drängt und den Kriegsschauplatz unsicher macht? Kein Kommando, keine Verwarnung, kein gütliches Zureden, kein Appell an die Vernunft scheint da geholfen zu haben. Kaum sind feindliche Flieger mit Brandbomben über einer Stadt erschienen, so ist schon alles, was Beine hatte, aus ihr herausgelaufen, ohne sich den geringsten Gedanken darüber zu machen, dass dadurch die militärischen Operationen empfindlich gestört wurden. Rücksichtslos haben sich die Bewohner zur Flucht gewandt. Was ist da schuld? Ja, man hätte rechtzeitig an die Evakuierung des Kontinents denken müssen. Nur die restlose Entfernung der Völker könnte eine vernünftige Kriegführung mit voller Ausnutzung der neuen Waffen ermöglichen. Und es müsste eine Dauer-Evakuierung sein, denn die neuen Kriege brechen blitzschnell aus und wenn dann nicht alles bereit, das heißt weg ist, ist alles verloren. Die Evakuierung müsste auf der ganzen Welt vorgenommen werden, denn die Kriege breiten sich rasend aus und man weiß nie, wohin die Vorstöße erfolgen. Evakuierung auf der ganzen Welt für dauernd? Das bräuchte Organisation. Es existiert die Anregung eines deutschen Generals, die als provisorische Zwischenlösung in Betracht kommen kann. Der General schlägt vor, dass man die eigene Zivilbevölkerung in Transportflugzeugen und mit Fallschirmen hinter der Frontlinie im Feindesland absetzt. Das hätte eine doppelte Wirkung. Erstens wird so der eigene Operationsraum freigemacht, sodass der Aufmarsch reibungslos erfolgen kann und die Lebensmittel dem Heer restlos zugutekommen. Zweitens wird die Verwirrung in die feindliche Etappe getragen. Die Zumarschstraßen und die Kommunikationslinien des Gegners wären blockiert. Das ist das Ei des Kolumbus. Wie der Führer gesagt hat, die Kolumbus-Eier liegen auf der Straße herum. Es muss nur einer kommen und sie auf den Kopf stellen, womit er auf sich angespielt hat. Ja, die Idee ist echt deutsch in ihrer Kühnheit und unkonventionellen Art. Aber sie ist keine endgültige Lösung des Problems. Denn natürlich wird der Feind zur Vergeltung seine Bevölkerung sofort ebenfalls ins Feindesland werfen. Der Krieg steht und fällt mit dem Satz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn der totale Krieg nicht Zukunftsmusik bleiben soll, muss eine radikale Lösung gefunden werden. Die Frage steht einfach so. Entweder wird die Bevölkerung abgeschafft oder der Krieg wird unmöglich. Irgendwann, das heißt bald, muss die Entscheidung darüber getroffen werden. Das Wort gut hat einen hässlichen Beigeschmack. In Deutschland, nach dem Ersten Weltkrieg, ist ein Buch erschienen mit dem sensationellen Titel »Der Mensch ist gut«. Ich habe mich sofort unruhig gefühlt und aufgeatmet, wie ein Kritiker geschrieben hat, »Der Mensch ist gut, das Kalb schmackhaft«. Die deutschen Gräuel. Wie stehen Sie zu den deutschen Gräueln? Nebenbei, ich hab was gegen das Wort »deutsch«. »Deutsch sein« heißt »gründlich sein«. Beim Boden wachsen und beim Juden vertilgen. Der deutsche Mensch hat einen Hang zu einem Lehrstuhl für Philosophie. Wenn das Wort nur benutzt wird zum Unterscheiden, aber es wird mit diesem seelenvollen, blutrünstigen Ausdruck ausgesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass der deutsche Mensch, nachdem er sich in Paris und vor Stalingrad und in Lidice hat blicken lassen, jetzt endlich den Drang verspürt, dass er seinen Namen ablegt. Wie soll er sonst ein neues Leben anfangen, wenn jeder ihn kennt? Wir könnten uns zur Unterscheidung das, sagen wir, neunte Land nennen. Die Neuner mit einer neunigen Seele. Man müsste die Ziffer ab und zu abändern, dass sie nicht wieder den früheren seelenvollen Klang abkriegt. Es ist widerwärtig, wenn man jeden Holzkopf sich so stolz aufführen sieht, als ob er die Matthäus-Passion oder die lustige Witwe geschrieben hätte. Aber ich bin abgeschweift. Ich wollte Sie nur fragen, glauben Sie an die deutschen Gräuel? Ja. Und nicht, dass es Propaganda ist. Von den Alliierten? Oder von den Nazis. Ich glaube ohne weiteres, dass in der deutschen Armee eine starke Grausamkeit herrscht. Ja, das ist... Wenn sie unterwerfen und rauben wollen, müssen's zuschlagen, bis der Arm wehtut. Mit dem Überreden und Tätscheln können's keinen dazu bringen, dass er ihnen sein Hab und Gut abliefert. Er macht's nicht. Und wenn sie mit Engelszungen reden. In der deutschen Armee herrscht eine starke Grausamkeit. Das ist zweideutig ausgedrückt, das wissen's. Über was herrschen ist, besteht eine verkehrte Meinung bei einigen. Die meisten Leute wissen Zeit ihres Lebens nicht, dass sie beherrscht werden. Das ist eine Tatsache. Sie meinen, sie tun, was sie auch täten, wenn es überhaupt keine Obrigkeit oder sonst was, was herrscht, gäbe. Wenn sie was merken, werden sie manchmal ganz wild. Man denkt, wenn der Hitler Deutschland beherrscht, das bedeutet, er herrscht. Und viele Leute haben die Meinung, nur weil er eben herrscht, können sie die ihrigen nicht immer durchdrücken. Es ist aber ganz anders. Entscheidend ist, dass sehr bald nicht nur er herrscht, sondern auch seine Meinungen. Er hat die Mittel, den Verstand der Leute zu besiegen. Zum Beispiel, er gibt ihnen die Information, was vorgeht. Wenn sie schon denken, dass die Information falsch ist, so haben sie immer noch keine richtige. Das heißt, sie sind ohne. Außerdem kann er sich, wenn er die Leute zu einem dreckigen Raubzug kriegen will, ohne weiteres auch an das Schönste und Edelste in ihnen wenden. Ja, ja. Einen Profit kriegen's nur heraus, wenn's mit allen Mitteln vorgehen. Und schuld an allem ist der Kapitalismus. Ja. Das ist doch eine Plattitüde. Es ist leider keine. Ich stimme Ihnen zu, dass es nicht bekannt genug ist. Und ich bekenne außerdem, dass ich einen gefährlichen Hang habe, Plattitüden zu unterdrücken, auch wenn es nützliche Wahrheiten sind. In der Chemie wäre eine solche Gewohnheit nicht aufrechtzuerhalten. Wissen Sie, dass Ihr Konfuze, der Karl Marx, die moralischen Qualitäten des Proletariats recht kühl eingeschätzt hat? Er hat ihm auch Komplimente gemacht, das gebe ich zu. Aber, dass die Proleten Untermenschen sind, hat der Goebbels von Karl Marx persönlich. Nur, dass der Letztere der Meinung war, sie haben es satt. Wie können Sie behaupten, dass der Marx die Arbeiter beschimpft hat? Sind Sie nicht so originell, bitte? Lassen Sie mich originell sein, sonst bin ich stupid. Und was haben Sie davon? Also, der Marx hat die Arbeiter nicht beschimpft. Er hat lediglich festgestellt, dass ihnen von der Bourgeoisie ein Schimpf angetan wird. Und was ist mit dem Untermenschentum von den Arbeitern? Die Meinung von Marx scheint zu sein, dass den Proleten die Menschlichkeit verweigert wird, so dass er was unternehmen muss, entmenscht wie er ist in einer Welt, wo es für ihn auf Menschlichkeit besonders ankommt. Der Homo sapiens tut nach Marx nur was, wenn er dem absoluten Ruin in die Pupille starrt. Die höheren Züge lässt er sich nur erpressen. Das Richtige macht er nur im Notfall. So ist er für Menschlichkeit nur, wenn es gar nicht mehr anders geht. So kommt der Prolet zu seiner Mission, die Menschheit auf eine höhere Stufe zu heben. Gegen diese Mission bin ich immer gewesen, sozusagen instinktiv. Es klingt schmeichelhaft, aber den Schmeichlern misstraue ich. Ich wäre neugierig, was das Wort Mission eigentlich heißt. Ich meine wörtlich. Es kommt vom Lateinischen, mittere, schicken. Ich habe mir's gedacht. Der Prolet soll wieder der Geher da sein. Sie denken sich einen Idealstaat aus und wir sollen ihn schaffen. Wir sind die Ausführenden, Sie bleiben die Führenden. Wir sollen die Menschheit retten, aber wer ist das? Das sind Sie. In Stockholm, da habe ich einen jüdischen Emigranten getroffen, ein Bankier mit dem Titel Kommerzienrat, der mir ernstlich Vorhaltungen gemacht hat, dass wir Sozialisten nicht Revolution gemacht haben, sondern den Hitler haben die Macht ergreifen lassen. Er hätte sich, scheint's, eine Art Kommerzienräte Deutschland gewünscht. Die Russen hat man auch von dem Gesichtspunkt aus beurteilt. In der Frankfurter Zeitung ist immer wieder gestanden, dass es dort kein echter Kommunismus ist. Und so hat die Sowjetunion eine schlechte Kritik bekommen. Sie haben geschrieben, es ist ein interessantes Experiment. Aber vielleicht haben die französischen Adligen über die Guillotine genauso geredet. Wenn ich Sie recht verstehe, weigern Sie sich, die Menschheit zu befreien. Jedenfalls zahle ich ihr nicht den Kaffee. Manchmal, nehmen Sie mir es nicht übel, gehe ich mir selber auf die Nerven, dass ich in einer solchen Zeit sitze und herumwitzeln tue. Darauf könnte ich Ihnen erstens antworten, dass wir beide zum wirklichen Ernst nicht satt genug sind. Besonders mit zwei motorisierten deutschen Divisionen in der Nähe und keinem dauernden Visum. Weiter, zweitens, ist der Ernst als Lebenshaltung ein bisschen diskreditiert im Augenblick. Denn das Ernsteste, was es je gegeben hat, ist der Hitler und die Seinen. Er gehört zu den ernsten Mördern, keine oberflächliche Natur. Die Polen werden es Ihnen bestätigen. Gegen ihn war der Butter ein Humorist. Und drittens und letztens brauchen wir uns nicht würdig zu verhalten. Wir sind keine Metzger. Eine gute Sache können Sie immer auch lustig ausdrücken. Das Gespräch kam auch auf Dänemark, wo sowohl Ziffel als auch Kalle sich aufgehalten hatten, weil es auf der Strecke lag. Dort haben Sie einen ganz sprichwörtlichen Humor. Mit Vergnügen sprechen Sie noch heute von einem Finanzminister, dem einzigen, von dem Sie etwas für Ihr Geld bekommen haben. Sie haben nämlich einen Witz von ihm bekommen. Als eine Kommission bei ihm erschien, um die Kasse zu revidieren, stand er mit Würde auf, schlug mit der Hand auf den Schreibtisch und sagte: Meine Herren, wenn Sie auf der Revision bestehen, bin ich Ihr Finanzminister gewesen. Sie sind daraufhin wieder weggegangen und erst nach einem halben Jahr wiedergekommen, wo es sich dann herausgestellt hat, dass er die lautere Wahrheit gesagt hatte. Sie haben ihn eingesperrt, aber sein Andenken hochgehalten. In einem Land leben, wo es keinen Humor gibt, ist unerträglich. Aber noch unerträglicher ist es in einem Land, wo man Humor braucht. Über die Hegelsche Dialektik. Bei Humor denke ich immer an den Philosophen Hegel, von dem ich mir in der Bibliothek einiges geholt habe, damit ich Ihnen philosophisch gewachsen bin. Erzählen Sie mir darüber. Ich bin nicht gebildet genug, dass ich ihn selber lese. Er hat das Zeug zu einem der größten Humoristen unter den Philosophen gehabt. Wie sonst nur noch der Sokrates, der eine ähnliche Methode gehabt hat. Aber er hat anscheinend Pech gehabt. Er ist in Preußen angestellt worden und so hat er sich dem Staat verschrieben. Ein Augenzwinkern ist ihm aber, soweit ich sehen kann, angeboren gewesen, wie ein Geburtsfehler. Und er hat's gehabt bis zu seinem Tod. Ohne dass es ihm zum Bewusstsein gekommen ist, hat er immerfort mit den Augen gezwinkert, wie ein anderer einen ununterdrückbaren Veitstanz hat. Er hat einen solchen Humor gehabt, dass er sich so etwas wie Ordnung zum Beispiel gar nicht hat denken können ohne Unordnung. Er war sich klar, dass sich unmittelbar in der Nähe der größten Ordnung die größte Unordnung auffällt. Er ist so weit gegangen, dass er sogar gesagt hat, an ein und demselben Platz. Und der Staat hat er etwas verstanden, was dort entsteht, wo die schärfsten Gegensätze zwischen den Klassen auftreten. Sodass sozusagen die Harmonie des Staats von der Disharmonie der Klassen lebt. Er hat bestritten, dass 1 gleich 1 ist, nicht nur indem alles, was existiert, unaufhaltsam und unermüdlich in was anderes übergeht, und zwar in sein Gegenteil, sondern weil überhaupt nichts mit sich selber identisch ist. Sein Buch »Die große Logik« habe ich einmal gelesen, wie ich Rheumatismus hatte und mich selbst nicht bewegen konnte. Es ist eines der größten humoristischen Werke der Weltliteratur. Es behandelt die Lebensweise der Begriffe dieser schlüpfrigen, unstabilen, verantwortungslosen Existenzen, wie sie einander beschimpfen und mit dem Messer bekämpfen und sich dann zusammen zum Abendessen setzen, als sei nichts gewesen. Sie treten sozusagen paarweise auf. Jeder ist mit seinem Gegensatz verheiratet. Und ihre Geschäfte erledigen sie als Paare. Das heißt, sie unterschreiben Kontrakte als Paar, führen Prozesse als Paar, veranstalten Überfälle und Einbrüche als Paar, schreiben Bücher und machen eidliche Aussagen als Paar. Und zwar als völlig unter sich zerstrittenes, in jeder Sache uneiniges Paar. Was die Ordnung behauptet hat, bestreitet sofort in einem Atem womöglich die Unordnung, ihre unzertrennliche Partnerin. Sie können weder ohne einander leben, noch miteinander. Handelt das Buch nur von solchen Begriffen? Das Buch handelt davon, wie man sich unter die Ursachen der vorgehenden Prozesse einschalten kann. Den Witz einer Sache hat er die Dialektik genannt. Wie alle großen Humoristen hat er alles mit todernstem Gesicht vorgebracht. Wo haben Sie übrigens von ihm gehört? In der Politik. Das ist auch einer von seinen Witzen. Die größten Aufrührer bezeichnen sich als die Schüler des größten Verfechters des Staates. Nebenbei, es spricht für Sie, dass Sie Humor haben. Ich habe nämlich noch keinen Menschen ohne Humor getroffen, der die Dialektik des Hegel verstanden hat. Wir haben uns sehr interessiert für ihn. Wir haben Auszüge von ihm bekommen. Er hat uns interessiert, weil wir so viel gesehen haben, was so einen Witz gehabt hat, wie Sie ihn da beschreiben. Dass zum Beispiel bei denen von uns, die aus dem Volk waren und in die Regierung gegangen sind, so komische Veränderungen vorgekommen sind, indem sie in der Regierung nicht mehr aus dem Volk, sondern in der Regierung waren. Zum ersten Mal habe ich das Wort 1918 gehört. Da war die Macht von dem Ludendorff so groß wie nie zuvor. Er hat seine Nase in alles stecken können. Die Disziplin war eisern. Alles hat nach 1000 Jahren ausgesehen. Und gerade da waren es nur noch Tage. Er hat eine blaue Brille aufgesetzt und ist über die Grenze gegangen. Statt einer neuen Armee, wie er geplant gehabt hat. Die schärfsten Dialektiker sind die Flüchtlinge. Sie sind infolge von Veränderungen geflohen und studieren nichts als Veränderungen. Aus den kleinsten Anzeichen schließen sie auf die größten Vorkommnisse, das heißt, wenn sie Verstand haben. Wenn ihre Gegner siegen, rechnen sie aus, wie viel der Sieg gekostet hat. Und für Widersprüche haben sie ein feines Auge. Die Dialektik lebe hoch. Wenn Sie nicht befürchtet hätten, dass ein feierliches Aufstehen und Anstoßen im Lokal Aufsehen erregt hätte, wären Ziffel und Kalle unter keinen Umständen sitzen geblieben. Unter den gegebenen Umständen erhoben sie sich nur im Geiste. Über Verwurzelung. Es ist mir immer merkwürdig vorgekommen, dass man gerade das Land besonders lieben soll, wo man die Steuern zahlt. Die Grundlage der Vaterlandsliebe ist die Genügsamkeit. Die Vaterlandsliebe wird überhaupt schon dadurch beeinträchtigt, dass man keine Auswahl hat. Das ist so, als wenn man die lieben soll, die man heiratet, und nicht die heiratet, die man liebt. Ich möchte zuerst eine Auswahl haben. Sagen wir, man zeigt mir ein Stück Frankreich und einen Fetzen gutes England und ein, zwei Schweizer Berg und was Norwegisches am Meer. Dann deute ich drauf und sag, das nehme ich als Vaterland. Ich würd's dann auch schätzen. Jetzt ist's, wie wenn einer nichts so sehr schätzt wie den Fensterstock, aus dem er einmal heruntergefallen ist. Das ist ein zynischer, wurzelloser Standpunkt. Der gefällt mir. Sonst höre ich immer, man soll verwurzelt sein. Ich bin überzeugt, die einzigen Geschöpfe, die Wurzeln haben, die Bäume, hätten lieber keine. Dann könnten sie auch weg. Sie haben sich Ihr Land von den Patrioten, den sogenannten, die Sie jetzt besitzen, verekeln lassen. Ich denke manchmal, was für ein hübsches Land hätten wir, wenn wir es hätten. Ziffel blickte Kalle verwundert an, konnte aber nichts von dem Schafsmäßigen an ihm entdecken, das alle haben, die etwas Patriotisches äußern. Er leerte kopfschüttelnd sein Glas. Über das eigentümliche Wort Volk. Das Wort Volk ist ein eigentümliches Wort. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Es hat eine ganz andere Bedeutung nach außen als nach innen. Nach außen, nach den anderen Völkern hin, gehören die großindustriellen Junker, höheren Beamten, Generäle, Bischöfe und so weiter natürlich zum deutschen Volk, zu keinem anderen. Aber nach innen hin, wo es sich also um die Herrschaft handelt, werden Sie diese Herren immer vom Volk reden hören als von der Masse oder den kleinen Leuten. Sie selber gehören nicht dazu. Das Volk tät besser, auch so zu reden, nämlich, dass die Herren nicht dazugehören. Dann bekäme das Wort Volksherrschaft einen ganz vernünftigen Sinn. Das müssen Sie zugeben. Das wäre aber dann keine demokratische Volksherrschaft, sondern eine diktatorische. Das ist richtig, das wäre eine Diktatur der 999 über den Tausendsten. Das bedeutet den Kommunismus. Sie werden mir aber zugeben, dass der Kommunismus die Freiheit des Individuums vernichtet. Fühlen Sie sich besonders frei? Nicht besonders. Aber warum soll ich die Unfreiheit im Kapitalismus mit der Unfreiheit im Kommunismus eintauschen? Die letztere scheinen Sie ja immer hinzuzugeben. Ohne weiteres, ich verspreche da nichts. Absolut frei ist niemand, der die Herrschaft hat, auch das Volk nicht. Ich werde Ihnen was sagen. Die Herrschaft ergreift das Volk nur im äußersten Notfall. Es hängt damit zusammen, dass der Mensch überhaupt nur im äußersten Notfall denkt, nur mit dem Wasser am Hals. Die Leute fürchten das Chaos. Aus Furcht vor dem Chaos werden sie am Ende in Kellern unter zerbombten Häusern hocken. SS-Leute mit Revolvern hinter sich. Sie werden nichts im Magen haben und nicht hinausgehen können, ihre Kinder zu begraben. Aber es wird Ordnung herrschen und sie werden fast gar nicht zu denken brauchen. Bevor sie die Sitzung aufhoben, machte Kalle einen geschäftlichen Vorschlag. Er hatte auf seinen Streifzügen herausgefunden, dass das Land viel von Wanzen zu leiden hatte. Merkwürdigerweise gab es keine Anstalt, welche die Wanzen vertilgte. Mit einem kleinen Kapital konnte man eine solche gründen. Zifel versprach, sich den Vorschlag zu überlegen. Er zweifelte ein wenig daran, dass die Bevölkerung leicht dazu gebracht werden könnte, gegen das Ungeziefer etwas zu unternehmen. Das Bürgertum hat keinen Sinn für Geschichte. Ich habe die Memoiren des Barat gelesen. Er war ein Jakobiner und ist Mitglied des Direktoriums gewesen, nachdem er geholfen hat, den Robespierre zu beseitigen. Seine Memoiren sind in einem erstaunlich geschichtlichen Stil geschrieben. Wenn es seine Revolution behandelt, schreibt das Bürgertum in einem echt geschichtlichen Stil. Aber nicht, wenn es seine sonstige Politik behandelt, einschließlich seine Kriege. Seine Politik ist die Fortführung seiner Geschäfte mit anderen Mitteln. Und seine Geschäfte öffentlich zu behandeln, liebt es nicht. So ist das Bürgertum lediglich ratlos, wenn die Politik gelegentlich in Kriege übergeht. Sie sind sehr dagegen. Das Bürgertum führt die größten und meist umfassendsten Kriege der Geschichte und ist zugleich echt pazifistisch. Jede Regierung erklärt, wenn sie in einen Krieg zieht, wie ein Säufer, wenn er einen Schnaps hebt, es sei unwiderruflich der Letzte. Tatsächlich, wenn ich mir so überlege, sind die neueren Staaten die edelsten und feinsinnigsten Staaten, die je größere Kriege geführt haben. Früher hat es immerhin den oder jenen Krieg gegeben, der aus Gewinnsucht geführt wurde. Es hat ganz aufgehört. Wenn heute ein Staat eine fremde Kornkammer einverleibt haben möchte, sagt er entrüstet, dass er hin muss, weil dort unredliche Besitzer sind oder Minister, die sich mit Stuten verheiraten, was das Menschengeschlecht herabsetzt. Kurz, keiner von den Staaten billigt seine eigenen Motive für einen Krieg, sondern er verabscheut sie und schaut sich nach anderen, besseren um. Die einzige unfeine Nation ist die Sowjetunion, die für ihre Besetzung Polens, nachdem es gegenüber den Nazis unterlegen war, überhaupt keine Gründe angegeben hat, die sich haben sehen lassen können. Sie hat Gründe militärischer Sicherheit, also ganz gemeine, egoistische Gründe vorgeschützt. Ich hoffe übrigens, Sie sind nicht der vulgären Meinung, dass die Engländer im ersten finnischen Krieg beinahe eingegriffen hätten, nur wegen der Nickelgruben, die sie dort besessen haben. Das heißt, die einige von ihnen dort besessen haben. Und nicht aus Liebe zu den kleinen Nationen. Ich bin froh, dass Sie mich warnen. Ich hätte es beinahe geäußert, aber natürlich, wenn es vulgär wäre, äußere ich es nicht. Ein besonders schmutziges Motiv ist das Beste, was man für ein Verbrechen haben kann, weil man einem dann sofort die edelsten Motive unterschiebt, da so schmutzige ja gar nicht möglich sind. In Hannover ist einmal ein Raubmörder damit freigekommen, dass er gestanden hat, er hat eine Lehrerin in ein paar Stücke zerschnitten, um 1,50 Mark in die Hand zu kriegen zum Versaufen. Die Geschworenen haben ihm auf Anraten seines Verteidigers nicht geglaubt. Es war zu bestialisch. Edle Motive für moderne Kriege werden schon daher gern geglaubt, weil die eventuellen wirklichen, die man sich vorstellen könnte, zu schweinisch sind. Lieber Freund, Sie erweisen der sogenannten materialistischen Geschichtsbetrachtung einen Bärendienst, wenn Sie die Geschichte so versimpeln. Die Kapitalisten sind nicht einfach Räuber. Schon, weil die Räuber eben keine Kapitalisten sind. Das ist richtig. Das Einzige, was einen zu so einer Versimpelung veranlassen könnte, ist höchstens, dass man auch bei ihnen Beute vorfindet. Beute ist falsch. Sie können im besten Fall Ausbeute sagen, und das ist was ganz anderes, wie Sie genau wissen. Das Schlimme ist nur, dass Ausbeute im Katechismus nicht vorkommt und nirgends die Note unmoralisch oder bestialisch erhält. Kurz darauf schieden sie voneinander und entfernten sich, jeder an seine Stadt. Der Aufbau einer Firma zur Wanzenvertilgung nahm viel Zeit in Anspruch, da die Gase nur aus dem Ausland beschafft werden konnten und dazu keine Valuten bewilligt wurden. Zifel und Kalle hielten ihre Sitzungen nach wie vor im Bahnhofsrestaurant ab. Sie kamen häufig auf Deutschland zu sprechen, das in diesen Wochen immer lauter die Weltherrschaft forderte. Über Herrenrassen. Die Idee von der Rasse ist der Versuch, von einem Kleinbürger ein Adliger zu werden. Er kriegt mit einem Schlag Vorfahren und kann auf was zurück und auf was herabsehen. Wir Deutschen kriegen dadurch sogar eine Art Geschichte. Wenn wir schon keine Nation waren, können wir wenigstens eine Rasse gewesen sein. An und für sich ist der Kleinbürger nicht imperialistischer als der Großbürger. Warum auch? Aber er hat ein schlechteres Gewissen und braucht eine Entschuldigung, wenn er sich ausbreitet. Er haut nicht gern jemand mit dem Ellbogen in den Bauch, wenn er sich nicht sagen kann, dass es sein Recht ist. Er hat gern, dass es seine Pflicht ist, wenn er auf jemand herumtrampelt. Im KZ hat uns der Kommandant 3 Stunden über den Barackenhof traben und danach 200 Kniebeugen machen lassen. Dann haben wir uns in 2er Reihen aufgestellt und er hat eine Ansprache gehalten. Wir Deutschen sind ein Herrenvolk, hat er mit einer hohen, quiekenden Stimme geschrien. Ich werd euch Schweinekerle so lange zwiebeln, bis ich euch zu Vertretern einer Herrenrasse gemacht hab, die man der Welt vorstellen kann, ohne erröten. Wie wollt ihr die Weltherrschaft antreten, wenn ihr solche Schlappschwänze und Pazifisten seid? Die Schlappschwänzigkeit und den Pazifismus überlassen wir den vernägerten Rassen im Westen. Jeder einzelne Deutsche ist diesem Gesindel rassisch so überlegen wie eine Tanne einem Schwammerling. Ich werd euch hier so lang die Eier schleifen, bis ihr das begriffen habt und mir auf euren Knien dankt, dass ich im Auftrag des Führers Herrennaturen aus euch gemacht hab. Wie haben sie auf dieses unsittliche Ansinnen reagiert? Ich hab nicht recht gezogen. Andererseits hab ich nicht gewagt, die Weltherrschaft ganz offen nicht anzustreben. Sie haben einen dann immer gleich geprügelt. Einmal, da hat sich der Kommandant sogar mit mir allein unterhalten. Er hat mitgenommen ausgesehen, weil er schon auf nüchternen Magen 2 Auspeitschungen mit angesehen hat. Siehst du, hat er nachdenklich gesagt, du musst sie erobern, die Weltherrschaft. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Es ist das außenpolitisch genau, wie es innenpolitisch war. Nimm mich. Ich war in der Versicherungsbranche tätig. Der eine Direktor war ein Jude. Unter dem Vorwand, dass ich keine Policen bringe und ein paar Prämien für mich selber verwende, wirft er mich auf die Straße. Es ist mir nichts anderes übrig geblieben, als in eine Partei einzutreten, die die Herrschaft im Staat angestrebt hat. Oder wenn ich dir nicht genüge, nimm den Führer selber. Kurz vor Übernahme der Macht war er total bankrott. Er hätte nirgends mehr unterkommen können. Der einzige Beruf, der ihm noch offen gestanden ist, war Diktator. Und jetzt nimm Deutschland. Es ist bankrott. Eine kolossale Industrie und kein Markt und kein Rohstoff. Die letzte Chance, die Weltherrschaft. Ja, betracht die Chose mal von diesem Gesichtspunkt. Ja? Sie können die Aufgabe nur bewältigen, wenn Sie mit rücksichtsloser Strenge vorgehen. Mit Strenge kann man aus einer Memme ein Ungeheuer machen. Prinzipiell können Sie die größte Stadt der Welt von kleinen Angestellten zusammen bombardieren lassen, die nur mit Herzklopfen zum Unterabteilungschef hineingingen. Das sind technische Fragen. Man setzt die Soldaten auf Motore und lässt die Motore auf den Feind los. Und zwar mit einer Fahrtgeschwindigkeit, dass keiner sich abzuspringen traut. Der Mensch, selbst der Vernünftigste, kann so gedrillt werden, dass ihm nichts leichter fällt als eine Heldentat. Er ist automatisch ein Held. Nur mit dem Aufgebot der äußersten Willenskraft wäre er imstand, anders als heldenhaft aufzutreten. Nur wenn er alle seine Fantasie zusammennehme, könnte er sich was anderes ausdenken als eben eine Heldentat. Die Propaganda, die Drohungen und das Beispiel machen beinahe jeden zum Helden, indem sie ihn willenlos machen. Die Welteroberung beginnt mit dem Opfersinn. Sie steht und fällt damit. Die einzigen Geschöpfe, die keinen Opfersinn kennen, sind Tanks, Stukas und überhaupt Motoren. Sie allein sind unwillig, Hunger oder Durst zu ertragen und verschließen sich da allen vernünftigen Argumenten. Keinerlei Propaganda vermag sie dazu zu bewegen, zu arbeiten, ohne gespeist zu werden. Kein Versprechen einer paradiesischen Zukunft mit ganzen Meeren von Benzin kann sie zum Weiterkämpfen ohne Benzin bringen. Der Schrei, das Land sei verloren ohne ihr Durchhalten, verklingt ungehört von ihnen. Was hilfe es, sie an eine ruhmvolle Vergangenheit zu erinnern? Sie haben keinen Glauben an den Führer und keine Furcht vor seiner Polizei. Ihren Streik kann keiner SS brechen und sie streiken sofort, wenn das Futter ausbleibt. Aus Freude allein gewinnen sie keine Kraft. Immerfort müssen sie geschmiert werden. Das ganze Volk muss sich extra Entbehrungen auferlegen, damit es ihnen niemals an etwas gebricht. Werden sie vernachlässigt, dann zeigen sie zwar keinen Zorn, aber auch kein Verständnis, sondern einfach Rost. Diesen Geschöpfen fällt es am leichtesten im Land, Bürde zu bewahren. Der Deutsche hat eine unglückliche Geschichte gehabt und so hat sich in ihm ein einzig dastehender Gehorsam gebildet. Er gehorcht auch, wenn man ihn zum Herrenmenschen machen will. Sie können ihn anbrüllen, kniebeugt oder augenrechts oder weltbeherrscht. Er wird immer versuchen, den Befehl auszuführen. Vor allem hat man ihm beibringen müssen, was ein Deutscher ist und was nicht. Man hat sich mit Blut und Boden geholfen. Nur ein Deutscher darf sein Blut für den Führer vergießen und nur ein Deutscher darf einem Deutschen seinen Boden wegnehmen. Der Häftling KZ und sein Auspeitscher gehören blutmäßig zusammen und weil sie dem gleichen Boden entstammen, haben sie die gleiche Art. Ich bin gegen die Bande des Bluts immer genauso eingestellt gewesen wie gegen alles andere, was mich gebunden hat. Ich hab gern freie Hände. Es ist richtig, seinen Vater kann man sich nicht wählen. Drum kann er einen mit dem Riemen durchwichsen. Es wird einem natürlich krumm genommen, wenn man alle Bande zerreißt, sogar die heiligsten. Wieso zerreiß ich sie? Die Familie haben die Kapitalisten zerrissen. Und das Band zwischen mir und meinem Land hat der Hitler zerrissen. Ich bin nicht egoistischer als ein anderer. Aber zur Weltherrschaft lass ich mich nicht drängen. Da bleib ich hart. Ich hab den unbegrenzten Opfersinn nicht dazu. Der Herbst kam mit Regen und Kälte. Das liebliche Frankreich lag am Boden. Die Völker verkrochen sich unter die Erde. Zifel saß im Bahnhofsrestaurant von Helsingfors und schnipfelte eine Brotmarke von seiner Brotkarte. Kalle, Kalle, was sollen wir armen Menschen machen? Überall wird Übermenschliches verlangt. Wo sollen wir noch hin? Nicht nur ein Volk oder zwei Völker erleben eine große Zeit, sondern sie rückt unaufhaltsam für alle Völker herauf. Sie kommen ihr nicht aus. Das möchte einigen passen, dass sie keine große Zeit durchmachen müssten und nur andere müssten es. Nein, daraus wird nichts. Sie müssen es sich aus dem Kopf schlagen. Über den ganzen Kontinent nehmen die Heldentaten zu. Die Leistungen des gemeinen Mannes werden immer gigantischer. Jeden Tag wird eine neue Tugend erfunden. Damit man zu einem Sack Mehl kommt, braucht man eine Energie, mit der man früher den Boden einer ganzen Provinz hätte urbar machen können. Dazu, dass man herausbringt,